Kundgabe 3160. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1944. Segen des Gedankenaustausches. Der Austausch geistiger Gedanken wird immer dem Streben nach der Wahrheit förderlich sein. Denn nur die ernstlich Letztere verlangen, werden einen solchen Gedankenaustausch pflegen und also auch unterstützt und beraten werden von den geistigen Kräften, die Übermittler des geistigen Gedankengutes sind, das der Wahrheit entspricht. Und diese Kräfte fördern den Menschen stets und ständig. Sie vermehren sein Wissen und treiben seinen Willen an, dieses Wissen zu verwerten, was stets einen geistigen Fortschritt bedeutet. Die Lichtwesen führen auch geistig Strebende zusammen, auf dass ihnen Gelegenheit geboten werde zum Austausch ihrer Gedanken. Und Fragen wie auch Antworten werden gestellt und gegeben auf Veranlassung dieser Lichtwesen, die sich in den Gedankengang der Menschen einschalten und nun zur Sprache bringen, was den Menschen zu wissen wichtig ist. Es nehmen sich die Lichtwesen der Menschen besonders gern an, die ihren Einflüsterungen Gehör schenken. Das heißt, die selbst gern bei solchen Gesprächen verweilen, die geistigen Ursprung haben. Denn ihnen können sie nun unbeschränkt Auskunft geben. Sie können sie belehren und dies in Form von Rede und Gegenrede, deren Inhalt immer dem Reifezustand des Menschen angepasst ist. Und immer werden die Beteiligten seelischen Nutzen daraus ziehen. Denn jede Gabe, die von Lichtwesen den Menschen dargeboten wird, ist eine Kraftausstrahlung Gottes, die sich aufbauend und Wissen vermehrend auswirken muss. Und die Lichtwesen werden immer die Berater der Menschen sein, die nur das Verlangen nach reiner Wahrheit und eine rechte Einstellung zu Gott bewogen hat, geistige Gespräche zu führen. Es muss ein erhöhter Reifezustand, die unausbleibliche Folge davon sein, denn das einmal als Gedankengut aufgenommene Wissen wird auch den Menschen anregen, es zu verwerten, entweder an sich oder am Mitmenschen. Und beides ist geistiger Fortschritt. Darum sollen geistige Gespräche des Öfteren geführt werden. Sind sie doch nicht gedankliche Ergebnisse des einzelnen Menschen, sondern Kraftübermittlungen aus dem geistigen Reich, die immer eine Vermehrung geistiger Substanz zur Folge haben. Denn was aus dem geistigen Reich kommt, geht unmittelbar in die Seele des Menschen über und vermehrt deren geistige Substanz. Es ist dies also eine Kraftzufuhr, die den Menschen zur Höhe entwickeln muss. Es ist der Gedankenaustausch gleichfalls eine Form der Belehrung aus dem geistigen Reich, die nur nicht immer gewertet wird als solche. Erkennt doch der Mensch nicht immer den Ursprung der Gedanken, die ausgesprochen werden, obgleich er sich darüber klar sein muss, dass immer Lichtwesen die Menschen umgeben, sowie nur eine geistige Frage erörtert wird, vorausgesetzt, dass die Menschen ernsten Willens sind, zu Gott zu gelangen und sich nach Kräften bemühen, ihn zu erkennen. Ihnen sendet er seine Boten zu, die in seinem Auftrag Licht bringen allen, die Fragen stellen an Gott oder untereinander. Denn jeder Gedankenaustausch ist Frage und Antwort, die sich entsprechend dem Wahrheitsverlangen auch in der Wahrheit bewegen. Doch immer erst dann, als Wahrheit erkannt wird, so der Mensch auch einem solchen Gedankenaustausch ein inniges Gebet vorangehen lässt, dass Gott seinen Geist erleuchten möge. Amen.